Zeughaus verlassen. Dritter Kreuzträger, Oberstleutnant Gehrke, meldet, dass vor dem Ehrenmal unter den Linden angetretene Ehrenbataillon. Unbeweglich steht die Front der vier Kompanien des Heeres, der Kriegsmarine, der Luftwaffe und der Waffen-SS. Am rechten Flügel der Block der Ehre, der Block der 60 Fahnen. 27 Fahnen des alten Heeres, 3 Fahnen der alten Kriegsmarine und 30 Fahnen der neuen deutschen Wehrmacht. Führer schreitet mit seinem Gefolge die Front des Ehrenbataillons ab. Zu seiner Linken Reichsmarschall Hermann Göring. Führer mit seinem Gefolge herüber zum Ehrenmal. Vier Offiziere tragen den Kranz voran. Im Gefolge geht der Reichskriegsopferführer, der Führer Oberlindober. Kranz wird in das Ehrenmal getragen.